Im sogenannten ersten Schöpfungsbericht, Genesis 1,27, heißt es: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Weib. In diesem knappen Bericht gibt es in der Erschaffung des männlichen und weiblichen Menschen kein Vorher und Nachher. Beide entstehen gleichzeitig, ohne Vorrangstellung des Mannes. Beide sind aus demselben Stoff gemacht. Beide sind das Ebenbild Gottes. Im zweiten Kapitel der Genesis, Vers 18 bis 23, erscheint diese Szene ganz anders. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist.